Vier Ecken, zwei Elfer, die VfB Edition. Sie hat sich so bewährt, dass ich sie einfach gleich heute nochmal aufnehme. Das Ding ist, letzte Woche gab es Probleme mit dem Download. Das möchte ich entschuldigen. Den Fehler habe ich gemacht, selbstverständlich, denn ich habe die Datei falsch benannt. Jedenfalls die Datei, die im Vierecken-2-Elfer-Feed landet, die im Non-PG-Feed hat gestimmt. Das heißt, alle, die den kompletten Non-PG-Feed abonniert haben, die hatten kein Problem. Und die Vierecken-2-Elfer-Hörer, die nur den Vierecken-2-Elfer-Feed abonniert haben, die hatten dann das Problem, ja, dass sie nicht die Folge downloaden konnten. Das habe ich dann Samstagnachmittag erst fixen können. Und ja, leider Gottes gab es da so ein paar Probleme, obwohl ich das so emotional war und immer noch daran geglaubt hatte, dass der VfB das Wunder schafft und den ersten Abstieg seit, was weiß ich, 40 Jahren oder so, 41 Jahre, 31 Jahre, ach, alles Schall und Rauch, verhindern könnte. Jetzt spreche ich zu euch vor einem Spiel. Ja, das ist, ja, es ist ein Spiel, das sie gewinnen müssen, aber unter Umständen können sie damit nichts gewinnen. Das ist leider Gottes die Krux an der Geschichte. Ihr kennt die Konstellation. Es sind noch drei Vereine, die sich um einen Nicht-Abstiegsplatz, einen Relegationsplatz und einen direkten Abstiegsplatz zanken. Das ist zum einen Frankfurt, die haben die beste Ausgangsposition. Bremen auf dem Relegationsplatz muss gegen Frankfurt gewinnen oder unentschieden spielen, um nicht direkt abzusteigen. Und ja, mein Verein, der VfB Stuttgart, hat die Arschkarte gezogen, denn die müssen nun wirklich darauf hoffen, dass die Götter gnädig sind. Ihr merkt, ich höre gerade Game of Thrones. Die müssen nämlich Wolfsburg besiegen und gleichzeitig müssen die Bremer zu Hause gegen Frankfurt verlieren. Wird schwer, weil die Frankfurter natürlich mit einem Bein schon durch sind. Ich meine, die können jetzt auch nicht dahin fahren und das Ganze als Abschlussklassenfahrt ansehen für den Jahrgang 2015, 2016. Die müssen sich auch nochmal voll reinhauen, denn wenn es doof läuft, ja, also wenn du halt nicht alles gibst, sage ich jetzt mal, dann gehst du da plötzlich in Frankfurt unter, in Bremen unter, und das wollen die Frankfurter verhindern. Ich glaube, sie wollen auch direkt den Klassenerhalt klar machen, ohne den Umweg Relegation, unangenehmes Spiel gegen den Club. Das ist ja jetzt mittlerweile schon sicher. Also die Bundesligamannschaft, die auf dem Relegationsplatz landet, trifft dann auf Tobis Lieblingsverein, den ersten FC Nürnberg. Und da kann ich gleich einen kleinen Ausblick wagen. Sollte es dem VfB gelingen, auf Platz 16 sich zu hangeln, dann ist eins schon vorprogrammiert. Tobi und ich machen die beiden Sportplätze in Nürnberg und in Stuttgart unsicher. Das haben wir uns schon geschworen. Wir sind dann sozusagen als Vier-Ecken-2-Elber-Außenreporter-Team dabei. Also könnt ihr vielleicht aus diesem Grund auch nochmal meinen Club VfB Stuttgart die Daumen drücken. Ja, wie baue ich das jetzt hier auf? Übrigens habe ich mir überlegt, ob ich das in Zukunft häufiger machen soll, bei Vierecken-2-Elfer so eine VfB-Abteilung einfach mal einstreuen. Und dann steht halt vorne dran immer VfB-Bindestrich und dann benenne ich die Folge. Kann gut möglich sein, dass ich das beibehalte, weil es mir eigentlich irgendwie gefällt, über meinen Verein zu reden. Aber mal gucken. Mal gucken. Jetzt ist es momentan halt so brisant, dass ich unbedingt darüber reden möchte. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier mal ins Leben gerufen. Ja, so, jetzt wollte ich eigentlich erstmal über das vergangene Spiel reden gegen Mainz. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es wird ein harter Brocken, es wird ein sehr, sehr schweres Stück Arbeit. Das war es dann letzten Endes auch. Aber man muss, glaube ich, sagen, dass der VfB dieses Spiel nicht zwangsläufig hätte verlieren müssen. Natürlich, so wie das Spiel sich dann entwickelt hat, brauchen wir nicht drum rumreden, war der VfB chancenlos ab einem bestimmten Moment. Aber die ersten Minuten, die ersten 20 Minuten, die sahen sehr gut aus. Auch dann, danach hat der VfB noch Chancen gehabt. Kurz bevor sie das 1:1 bekommen haben, haben sie noch eine Riesenmöglichkeit gehabt zum 2:0, die sie nicht nutzen konnten. Also es lief so ein bisschen gegen den VfB. Und jetzt steht meine Frau da, frage ich mal, was sie eigentlich hier zu gucken hat. Also das ist mal eine ernsthafte Frage. Ich bin hier mitten gerade in der Aufnahme für einen VfB-Podcast und du guckst mir dabei zu. Das gibt's ja gar nicht. Es liegt wahrscheinlich an meinem Äußeren, oder? Das stimmt, sieht wirklich rattenscharf aus. Also jetzt auch gerade habe ich mir eine neue Frisur schneidern lassen. Das ist schon unglaublich, wie das mich nochmal 10 Jahre jünger macht und untenrum größer. Ja, also, Die ersten 20, 30 Minuten, die sahen ganz gut aus. Der VfB wirkte auch ja sehr, sehr motiviert und sie machten auf mich den Eindruck, dass sie hier wirklich der Fußballwelt beweisen wollen, dass sie besser sind als das, was man in den letzten Wochen von ihnen gesehen hat. Also sprich, es kehrte so ein wenig der Schlendrian ein in den letzten Wochen und man hat irgendwie so gedacht, naja, ein, zwei Siege, die kriegt man schon noch irgendwie zusammen und dann ist die Saison eh rum. Und dann hat man das Ruder nicht mehr rumreißen können, hat so ein bisschen auch Pech gehabt mit starken Gegnern, wie zum Beispiel natürlich die Dortmunder. Vielleicht war es dann auch von der Spielansetzung irgendwie unglücklich, dass man dann montags nach Bremen muss, direkter Abstiegsmitkonkurrent. Also die Konstellation, in die sich der VfB dann gebracht hat, da sind sie natürlich selber schuld, aber man muss es schon so sagen, wie es ist. Es war halt auch unglücklich für die Schwaben. Und ich dachte mir dann so in den ersten 30 Minuten, na guck an, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht und präsentieren ihren Fans den Fußball, den man eigentlich auch von so einer Mannschaft erwarten kann. Ja, da war ich dann aber, also wurde ich dann relativ schnell eines Besseren belehrt, denn nachdem dann die Mainzer das 1:1 machen konnten, war es vorbei mit der Euphorie in Sachen VfB-Spiel, denn ab dem Moment brach die Mannschaft wirklich komplett ein. Also das ist das Merkwürdige, wenn es 1:1 steht, ist ja eigentlich noch alles drin, das brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr selber, aber man hat jetzt nicht unbedingt beim VfB das Gefühl gehabt, dass da noch irgendeiner auf dem Platz steht, außer vielleicht mit Schlengereck, der davon ausgeht, dass Stuttgart jetzt hier wieder zurückkommt und noch das 2:1 macht. Mit Schlengereck muss man sowieso sagen, mit einer hervorragenden Leistung. Ich bin froh, dass Jürgen Kramny ihm die Chance gegeben hat, sich mal zu präsentieren und zu zeigen, was für ein guter Torwart er ist. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass mit Schlengereck der Torhüter sein wird, der länger beim VfB bleibt, unabhängig davon, in welche Liga es für den VfB geht. Und dass ich es wichtig finde, dass man diese Spieler dann ja auch einsetzt, auf die man in den nächsten Jahren baut und auch bauen kann. Und von daher war ich natürlich noch begeisterter, als er so ein tolles Spiel abgeliefert hat. Denn das war der einzige Lichtblick letzten Samstag, die Leistung von Mitch Langerak. Ja, also das war dann, wie gesagt, wirklich noch der einzige, den ich da mal bei der Kritik rausnehmen möchte. Alle anderen Spieler haben wirklich die Köpfe hängen lassen und es fiel ihnen auch nichts auf den Platz ein. Also man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass ein VfB-Spieler sich jetzt hier gegen die drohende Niederlage stemmen würde. Auch als es noch 1:1 stand, hatte man immer das Gefühl, man wartet förmlich darauf, bis man endlich hier das 2:1 bekommt und die Schotten dicht machen kann. Und das hat ja dann auch nicht funktioniert, denn also das Spiel hätte 5:1 ausgehen können. Und man hat es auch im Stadion gemerkt, dass die Stimmung mit dem Gegentor, mit dem 1:1 direkt in den Keller rauschte. Also das war nicht so, kleiner Rückschlag, schaffen wir aber, also drehen wir noch das Ding. Und ich glaube, so richtig hat in dem Moment keiner mehr an diese Chance geglaubt, dass man hier noch Mainz besiegen können. Das hat sich letzten Endes dann auch durch die Bank durchgezogen, auf allen Positionen, Ausnahme mit Schlengereck. So, jetzt ist es halt so, dass der VfB eigentlich abgestiegen ist. Wie gesagt, das müsste das Wunder von Wolfsburg her. Ich meine, die Wolfsburger sind momentan zwar nicht gut drauf, aber das ist qualitativ schon eine hochwertige Mannschaft, vielleicht die drittbeste in Deutschland. Und das wird schon schwer, den Wolfsburgern da nochmal ein paar einzuschenken, sage ich jetzt mal so. Denn das müsste es ja sein. Also der VfB muss hoch gewinnen und hoffen, dass Frankfurt dann und Bremen sich in die Unentschieden trennt. Oder halt darauf hoffen, dass Frankfurt in Bremen gewinnt. Ja, also das sind so Konstellationen. Ich glaube da nicht so richtig dran, muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube nicht so richtig dran. Ich wünsche es mir so sehr für meinen Verein. Aber gedanklich befreunde ich mich so langsam mit der zweiten Liga und überlege mir natürlich, wie es weitergehen kann dann für den VfB. Was gemacht werden muss, was geändert werden muss. Da gibt es natürlich einige Punkte, die geändert werden müssen, um in Zukunft wieder erfolgreich zunächst in der zweiten Liga zu spielen und später dann hoffentlich auch in der ersten Liga. Und ja, der Hauptschuldige ist für mich zwangsläufig Robin Dutt. Jetzt hatte ich in den letzten Tagen häufiger mal Twitter-Konversationen, wo zu Recht gesagt wurde, es liegt aber auch nicht alles nur an Robin Dutt. Und das stimmt natürlich. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt Robin Dutt nicht bei uns Sportdirektor wäre, dass der VfB dann in die Champions League eingezogen wäre oder sonst irgendwas. Nein, so leicht ist das nicht. Also ich sehe schon ein, dass Robin Dutt nicht alleine dafür verantwortlich ist, ja, wo der VfB jetzt steht. Und der mögliche Abstieg in die zweite Liga ist mit Sicherheit nicht nur Robin Dutts Schuld. Aber seine Position ist die Position des Sportdirektors. Und die Punkte umfassen halt einfach die Zusammenstellung des Kaders, die Trainingslager, die ja allgemein die ganz komplette Terminplanung, das Aufstellen eines Trainerteams, die Trainings- oder die Scout, der Scouting-Bereich, so sagt, das sind alles die Sachen, die ein Sportdirektor zu verantworten hat. Sprich, das sind die entscheidenden Sachen, bei einer Bundesliga oder bei einer Fußballmannschaft, die dann zu beurteilen sind. Also wenn ich mir halt den VfB angucke und gucke mir da die Zusammenstellung des Kaders an, da muss ich halt sagen, nee, Ziel verfehlt, Herr Dutt. Also ja, er ist ja vor anderthalb Jahren in Stuttgart angetreten mit der Aussage, dass jetzt hier, also ich kürze es jetzt mal runter, alles besser werden würde. Und er wird viel verändern und das wird den VfB dann mittelfristig wieder zu einem Top-Club machen und so. Er hat viel geändert, was auch nötig war. Das möchte ich jetzt ja auch nicht unter den Tisch kehren oder so. Also auch da, ich gebe Robin Dutt dir nicht irgendwie per se die Schuld für alles. Ja, er hat auch viele gute Dinge angestoßen. Er hat auch Transfers getätigt. Letzte Woche habe ich ja das noch so ein bisschen in Frage gestellt, aber das Thema kam ja jetzt die Woche auch in den Medien immer wieder auf. Und da muss man sagen, er hat ein paar Transfers getätigt, die wirklich gut waren und für den VfB auch wichtig sein könnten. Und auch jetzt mit diesen Vertragsverlängerungen, die es unter der Woche gab mit Gentner und Ginczek, das sind auch nochmal Zeichen, dass er seinen Job ja also schon ernst nimmt und auch bekleiden kann. Aber, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die Punkte, ja, an denen er sich messen lassen muss, da hat er halt unterm Strich versagt. Also, wenn ich mir Kaderplanung nochmal wenn ich das nochmal hervorrufen kann, dann ist es einfach so, dass der VfB daran gescheitert ist, eine Bundesliga-taugliche Abwehr zusammenzustellen. Und das war auch letztes Jahr schon die Hauptbaustelle. Das heißt, Robin Dutt hat 18 Monate Zeit gehabt, eine Bundesliga-taugliche Abwehr zu erstellen. Und es ist ihm nicht gelungen. Und das ist für mich schon ein großer Punkt, den man ihm, das muss man ihm halt einfach dann vorwerfen dürfen, dass er da versagt hat. Und es ist natürlich nicht nur die Abwehr, die den VfB ja in diese Situation gebracht hat. Es ist auch überhaupt die Kreativität im Spiel. Also es ist für mich auch nicht ersichtlich, dass anders gesagt, der VfB hat aus meiner Sicht eine sehr große Qualität in der Offensive, aber die bringt's nicht so richtig auf den Platz. Also ich meine, ein Werner ist ein absoluter Top-Spieler, ist ein Top-Talent. Da kann man froh sein, wenn man so jemanden in der Mannschaft hat. Es hat auch mit Sicherheit einen Grund, warum alle die Davi wollen, warum alle Kostic wollen. Also man hat da Qualität mit Gentner, einen sehr erfahrenen, torgefährlichen Denker und Lenker im Mittelfeld. Also auch auf der Position hat man einen guten Mann, Rupp, der sich hervorragend entwickelt hat. Also man hat schon gute Leute, aber im Zusammenspiel ist es auf die komplette Saison gesehen einfach zu wenig gewesen, was dann darüber kommt. Jetzt muss man sich natürlich dann fragen, was genau läuft da schief? Hat man vielleicht versäumt, da einen Spieler mit reinzuholen, der auch Erfahrung hat, ähnlich vielleicht wie Gentner, der da noch irgendwie den Laden noch so ein bisschen ankurbeln kann? Es ist schwer von außen zu beurteilen, aber unterm Strich muss ich halt sagen, dieser Kader oder die Leistungen, die dieser Kader gezeigt hat, sind nicht Bundesliga-tauglich gewesen. Ja, man muss die ganze Mannschaft da zur Verantwortung ziehen. Da kann ich nicht sagen, es liegt nur an den Abwehrspielern. Es ist die ganze Mannschaft. Und das ist halt der wichtigste Punkt eines Sportdirektors, da eine qualitativ gute Truppe zusammenzustellen. Und daran ist er gescheitert. Und das ist dann so, wo ich mir denke, ich verstehe, dass Dutt in der zweiten Liga seinen Fehler jetzt ausbessern möchte. Er wird selber wahrscheinlich auch so ehrlich sein und sagen, ja klar, ich habe ein paar Dinger verhauen, aber ich möchte es wieder gut machen, ich möchte den VfB wieder in die erste Liga führen. das rechne ich dem wirklich an, dass er das sagt. Weißt du, er könnte auch sagen, tschüss Leute, war schön hier, ihr könnt mir auch mal kreuzweise am Arsch lecken, löffelt eure Suppe selber aus, da die ihr euch eingebrockt habt. Aber er möchte kämpfen und er möchte zeigen, dass er es besser kann und dass er der richtige Mann ist. Aber da komme ich wieder darauf zurück, dass er seinen Job in diesen ersten 18 Monaten halt eben nicht befriedigend oder ausreichend ausgefüllt hat, sondern vielleicht eher mangelhaft, wenn nicht sogar ungenügend. Und dann kann ich so einen Mann nicht weiter beschäftigen. Dafür kriegt er die Kohle, dass er diese Verantwortung übernimmt für die Kaderplanung, für die Termine, die Scouting-Abteilung, für den Jugendbereich im Großen und Ganzen. Das sind die Punkte, die er in Ordnung bringen muss und dafür kriegt er die Kohle. Und das ist ihm nicht gelungen. Die zweite Mannschaft ist abgestiegen. Die erste Mannschaft wird absteigen. Es deutet sich jetzt nicht unbedingt an, dass der VfB in den nächsten Jahren durch die Jugendarbeit jetzt einen riesen Höhenflug oder zu einem riesen Höhenflug ansetzt. Also auch da Jugendarbeit, Scouting, ausbaufähig. Und dann muss da ein anderer her. Wer kann es machen? Schwierige Frage. Ich fand die Überlegung mit Jens Todt ganz gut. Ja, der sich ja leider Gottes heute am Freitag dazu geäußert hat und gesagt hat, er hat Vertrag in Karlsruhe, er wird auch da bleiben. Wie gesagt, ich find's schade, weil ich eigentlich die Arbeit von Jens Todt beim KSC fast schon bewundere. Also ich finde, er macht da einen richtig guten Job. Natürlich spielt er auch immer so ein bisschen noch rein, dass ja, der KSC, der lief's halt dann auch letztes Jahr, also die Relegation erreicht haben und gegen Hamburg gespielt haben und jetzt haben sie ein schweres Jahr gehabt, ein paar Abgänge zu verkraften und dennoch haben sie es hinbekommen, eine qualitativ ordentliche Saison zu spielen, so. Und das sind einfach schon so ein paar Punkte, da ziehe ich meinen Hut, also das finde ich bewundernswert, wie dann so ein Jens Todt mit wenigen Mitteln diesen Verein am Leben erhält, so muss man es ja sagen, und immer wieder Talente hervorbringt, die dann zu anderen großen Clubs gehen. Also sprich, da läuft es in Sachen Sportdirektor/Manager. Deswegen hätte ich diese Personalie sehr interessant gefunden für den VfB, die hat sich aber mittlerweile erledigt. Oh, übrigens sehe ich gerade ganz brandheiß, Kevin Großkreuz wird sehr wahrscheinlich gegen Wolfsburg ausfallen. Das ist natürlich nochmal ein ganz gravierender Ausfall, also scheiße, kann man da nur sagen. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, was gibt's für Möglichkeiten auf dieser Position des Sportdirektors. Karl Allgöver fliegt immer durchs Land hier. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob das der Mann ist, den ich auf dieser Position sehen möchte. Ohne Karl Allgöver zu nahe treten zu wollen, aber er wirkt jetzt für mich nicht wie der klassische Manager, so vom Intellekt her. Ja, er hat bestimmt viele andere Qualitäten, aber ich weiß nicht so richtig, ob das die Position ist, die er einnehmen kann beim VfB. Ja. Ich glaube, hier braucht man einen Mann, der handwerklich sehr geschickt ist, robust ist. Das klingt jetzt fast wie eine Spielerbeschreibung. Aber ich meine damit jemand, der keine super spektakulären Transfers an Land ziehen möchte oder sich über seinen Posten definieren oder anders gesagt, damit ich jetzt hier nicht so viel Bullshit erzähle. Niemand, der so extrovertiert veranlagt ist, dass er praktisch die Öffentlichkeit ständig suchen muss und sich dann immer sehr nach außen präsentiert. Das muss ein akribischer Arbeiter sein, der den Laden jetzt zusammenhält, der kluge Entscheidungen trifft, der die zweite Liga vielleicht sogar kennt. Das kann nicht schaden. Und ja, einfach jemand, ein Fachmann auf seinem Gebiet. Also das so einen wünsche ich mir. Ich habe auch mal den Namen Nährlinger gehört, würde ich auch interessant finden. Christian Nährlinger auf dieser Position. Ja, also er hat von Uli Hoeneß gelernt. Da kann es einem, glaube ich, schlechter treffen in Sachen Ausbildung zum Fußballmanager. Also ja, könnte ich mir vorstellen. Aber dann kommen natürlich gleich schon wieder Erwartungen auf. Das muss einem auch klar sein. Also wenn du dann so einen Nährlinger holst, das ist ein Name und das steht da nicht unbedingt für 3 Jahre zweite Liga, sondern schon für was anderes. Das bringt Druck mit sich und ich weiß nicht, Druck, damit scheinen die Jungs nicht so richtig zurechtzukommen. Eine zweite Personalie, die hoffentlich zu einem Ende kommt, ist die Personalie Gramny. Da sieht es auch sehr danach aus, dass der von Bord gehen muss, zu Recht aus meiner Sicht. Also gibt für mich überhaupt keinen Grund, diesen Trainer weiter zu beschäftigen. Möglicherweise ist er fachlich hervorragend, emotional, ertragt das nicht mehr. Ich habe jetzt die Pressekonferenz gegen Wolfsburg oder vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen, das ist, da kommt nichts rüber, da kommt kein Feuer rüber, tut mir wirklich leid. Vielleicht schafft er das im Training, den Spielern das zu vermitteln. Die haben übrigens im Gottlieb-Daimler-Stadion, nenne ich es jetzt einfach mal so, Neckarstadion, ich glaube, als Hardcore-Fan muss man Neckarstadion sagen, also die haben die letzten 3 Trainingseinheiten im Neckarstadion absolviert. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz anbringen, aber zurück zu Jürgen Gramny. Ja, er bringt halt für mich nicht das rüber, was ich mir wünschen würde in dieser Situation. Und der Misserfolg gibt ihm dann auch halt eben nicht recht. Und deswegen, ja, unterm Strich wird er sehr wahrscheinlich mit 2 Mannschaften absteigen, die er diese Saison trainiert hat. Und dann kannst du mit so jemandem nicht weitermachen. Da finde ich die Personalie Alois Schwarz hochinteressant. Also das würde ich befürworten, wenn Alois Schwarz als Trainer für die neue Saison bestätigt werden könnte. Das wird natürlich schwierig, denn ich glaube, da sind auch noch ein paar andere interessiert an diesem Namen. Genauso wie der Vogel hier von Heidenheim, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Das gibt es doch gar nicht. Also jetzt vorhin wusste ich es noch. Frank Schmidt heißt er, glaube ich, genau. Das ist auch noch ein Kandidat, den ich mir hier vorstellen kann. Der macht auch sehr, sehr gute Arbeit da in Heidenheim. Hut ab, was er da auf die Beine stellt mit einem kleinen Budget und ja, eigentlich wenig Mittel, so auch spielerisch. Es ist, glaube ich, schwierig, gute Spieler zu verpflichten in Heidenheim. Die liegen in einer fußballerisch gesehen sehr abgegrasten Zone. Du hast den VfB, KSC, dann geht es schon Richtung Bayern, also München, Augsburg, Ingolstadt. Ja, und Hoffenheim wird da auch noch ein bisschen mitwildern. Also das ist, glaube ich, schwierig, wenn du als Profimannschaft, so wie Heidenheim, dich da etablieren musst in der zweiten Liga. Und das ist dem guten Herrn Schmidt sehr gut gelungen. Also auch der steht zur Debatte und den würde ich auch befürworten als Trainer. Aber so meine erste Wahl wäre Alois Schwarz. Ich würde, glaube ich, Abstand davon nehmen, was auch immer wieder gerüchtet wird, Taifun Korkut zu verpflichten. Ich weiß, ich muss jetzt hier erstmal das Fenster zumachen, weil natürlich sägt jetzt auch noch jemand. Das gibt's ja alles überhaupt nicht hier. Taifun Korkut, der natürlich auch Stuttgarter Wurzeln hat, aber auch er, ja, ich meine, der kommt halt jetzt von Hannover. Ja, auch ein Verein, der noch schlechter gespielt hat als der VfB. Und da finde ich jetzt auch wieder die insgesamte Aussage hinter so einem Trainerwechsel nicht so gut, ja. Wenn du dann einen Trainer hinsetzt, der noch schlechter war als der Trainer, den du gerade entlassen hast. Nee, hier muss frischer Wind rein und nicht nur frischer Wind, sondern auch Erfolg so ein bisschen. Und Alois Schwarz steht für mich für Erfolg, ja. Also was er da geleistet hat in Sandhausen, das ist fast gleichzusetzen mit einer Meisterschaft von, weiß ich nicht, jetzt wenn Gladbach dieses Jahr Meister geworden wäre oder so. Das kann man, glaube ich, wirklich so einschätzen. Das ist auch Sandhausen vielleicht noch gravierender als in Heidenheim. Da ist noch weniger Geld da. Also, ja, ich würde mich sehr über Alois Schwarz freuen. Dann, das kann man vielleicht auch noch kurz ansprechen, gibt's ja einige VfB-Spieler, die sich überraschenderweise und nicht nur überraschenderweise, sondern auch glücklicherweise dazu geäußert haben, dass sie in Zukunft in der Liga bleiben möchten, beim Verein bleiben möchten und damit mitten in die zweite Liga gehen. Mitch Langerak hat das getan, Kevin Großkreuz ja sowieso, Dier, Gentner und Ginczek, die haben alle gesagt, wir bleiben. Und das ist schon ein gutes Zeichen, ja, wenn du solche Spieler einfach halten kannst. Die stehen für Qualität, das sind jetzt nicht irgendwelche Bankdrücker, die da nachrücken, sondern das sind wirklich wichtige Stammspieler und auch Spieler, die in der Bundesliga sehr wahrscheinlich Stammspieler wären bei anderen Clubs. Das ist schon mal nicht schlecht. Natürlich müssen sie in der Innenverteidigung sich verstärken. Das wird wahrscheinlich nicht schwer sein. Da können sie, glaube ich, mich nehmen. Das wäre schon eine Verstärkung. Und dann, weiß ich noch, irgendwie eine leere Mülltonne hinstellen. Ich glaube, dann haben wir schon 2 Verstärkungen in der Innenverteidigung. Also da muss man was tun. Mal gucken, was sich da so ergibt. Ich glaube, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wo es für den VfB hingeht. Ist ja noch nicht ganz sicher, ob sie jetzt wirklich absteigen. Und gleichzeitig gibt es bestimmt dann auch noch andere Clubs, die sich für diverse Innenverteidiger interessieren. Also sprich, das wird dann erst während der EM oder so um die EM herum so richtig in Fahrt kommen, dieses Karussell, dieses Spielerkarussell. Und dann gibt es zwar diverse Namen, die da immer wieder gehandelt werden, aber das ist momentan, finde ich, brauchen wir darüber nicht reden, weil im Endeffekt der Verein noch keine Planungssicherheit hat Und dementsprechend wird es da jetzt, glaube ich, keine großen Stunts geben in Sachen Spielertransfers oder so. Was ich aber auch so ein bisschen kritisch beäuge, ja, also ist, ich finde es hervorragend, dass so Spieler wie Gentner, Ginchek, Langerak etc. pp. Bleiben. Ja, das sind wirklich Spieler, da freue ich mich, dass sie hier in Stuttgart bleiben. Aber gleichzeitig habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass die diese Mentalität mit in die zweite Liga nehmen, dass man da ja eigentlich nicht hingehört. Das war ja auch was, was mir in dieser Bundesliga-Saison so ein bisschen auf den Sack ging, dass ich bei einigen Spielern immer das Gefühl hatte, dass sie selber denken, sie gehören ja nicht in den Abstiegskampf, sondern sie sind eigentlich, müssten die bei einer Mannschaft spielen, die mindestens in die Euroleague kommt. So. Und plötzlich steigen sie halt ab, ja, und wundern sich und denken, an mir liegt's, und denken sich, an mir liegt's ja nicht. Und wenn du diese Mentalität mit in die zweite Liga nimmst, dann wird's richtig hart. Weil zweite Liga ist Kampf. Ist Kampf pur. Da, also wird's, glaube ich, auch schwer, nur mit qualitativ besseren Fußball zu bestehen. Natürlich unterm Strich, ja, kommt Sahne immer nach oben. Ist schon klar. Aber dennoch musst du ein gewisses Maß an Aggressivität mit in die zweite Liga bringen und kannst nicht nur schön spielen und denken, du bist ja eigentlich ein Champions-League-Spieler, der sich jetzt mal für ein Jahr hier in der zweiten Liga mit dem Pöbel abgibt. Ja, und das ist so die kleine Befürchtung, die ich noch habe. Nicht speziell bei diesen Spielern, aber in richtig großer Umbruch, das würde mir schon gut gefallen. Und es wird ein großer Umbruch sein. Darauf können wir uns schon mal einstellen. Werner ist so gut wie weg, Kostic wird gehen, die Davi ist schon weg. Dann natürlich die Innenverteidigung wird, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie da zwei neue Innenverteidiger holen. Vielleicht macht man mit Baumgartl weiter. Ich finde auch Sunic reicht nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Insua wäre natürlich schön, wenn der bleibt. Ich habe jetzt gehört, dass auch er bleiben möchte und nicht wechseln will, sollte der VfB absteigen. Dann, glaube ich, braucht man noch einen Stürmer, einen zweiten Knipser. Das wäre nicht schlecht, dass nicht so viel Druck auf Ginchek lastet. Der ist einfach verletzungsanfällig und man sollte sich nicht nur auf Ginchek verlassen. Gravitz ist da keine Alternative. Und auch Tashi oder so, das ist alles, nee, da muss man sich auch verstärken. Neue Leute holen fürs Mittelfeld, könnte man noch ein, zwei Leute holen. Sprich, es wird schon einen Umbruch geben und es wird auch eine neue Stimmung in die Mannschaft kommen. Aber man muss halt aufpassen, dass es wirklich nicht dieses, wir gehören ja eigentlich nicht hin und wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir in die erste Liga wieder aufsteigen. Ihr merkt es, so wie ich rede, habe ich mich mit dem Abstieg eigentlich schon ja abgefunden. Ich glaube nicht, dass der VfB, ich will das so nicht sagen, ich wollte sagen, ich glaube nicht, dass der VfB das Wunder schafft. Ich wünsche es mir halt nur, aber ich glaube es wirklich nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Stuttgart in Wolfsburg gewinnt. Und das ist ja schon mal das, davon gehen ja dann alle immer aus. Ja, Stuttgart muss ja erstmal in Wolfsburg gewinnen. Und die werden sich, glaube ich, schon gut verabschieden wollen. Die sind sehr enttäuscht, was die Saison angeht, die Wolfsburger. Die sind auch weit unter Wert oder haben sich weit unter Wert verkauft, sind viel weiter hinten gelandet, als jeder das vermutet hat zu Beginn der Saison. Und das war eigentlich eine rabenschwarze Saison für die Wolfsburger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, hey, wir müssen uns jetzt hier von unseren Fans ordentlich verabschieden. Und ja, gleichzeitig ist es ein bisschen Schaulaufen für den ein oder anderen Wolfsburger Spieler, der den Verein verlassen möchte. Da gibt es ja wohl auch einige, die gehen wollen. Übrigens, das Geräusch, was ihr jetzt hört, ist meine Frau. Die hat sich jetzt wieder überlegt, dass sie, währenddem ich einen Podcast aufnehme, erstmal absaugt. Das ist so ein Stunt von ihr, da wartet sie immer drauf. Sobald ich dann entweder ein Mikrofon aufstelle oder mein Handy in die Hand nehme, holt die sofort den Staubsauger raus. Und wenn ich nicht aufhöre zu podcasten, dann kommt irgendwann eine Bohrmaschine, Presslufthammer und am Schluss setzt sie sich nackt auf so eine Abrissbirne und schwingt hier ins Haus rein. Das zeige ich euch dann auf Periscope. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und mich würde natürlich mal interessieren, ob die VfB-Fans unter den vier Ecken zur Elbe-Hörern Lust hätten, dass ich diese VfB-Nummer hier weiterführe. Immer mal wieder so eine VfB-Folge rauswichsen, wie wir Fachleute sagen. Also schreibt das mal in die Kommentare auf Twitter @RickyPalm oder auf Facebook. Überall vier Ecken zur Elbe. Und ja, nonpg.de, da gibt es eine Kommentarfunktion, die ist geil, das könnt ihr machen. Gebt 5 Sterne bei 4 Ecken 2 Elber für den Podcast, bei iTunes, muss man vielleicht dazu sagen. Ihr könnt aber auch einfach so 5 Sterne geben, das kann nicht schaden. Und ich wollte noch was sagen, ach so, genau, Es gab heute eine Beschwerde auf Twitter, da hat sich ein Hörer beschwert, dass so wenig Content hier bei Non-PG rauspurzelt. Da kann ich sagen, macht euch da mal keine Sorgen. Non-PG ist für die Ewigkeit gedacht. Das habe ich damals mit meinen beiden Mit-Podcastern so beschlossen. Non-PG, diese Form hier von Non-PG wird nie untergehen. Die wird es immer geben. Und ich kann euch verraten, im Hintergrund wird da schon einiges wieder gestrickt. Da kommt jetzt ein gibt es jetzt ein paar Sachen, die es in den nächsten Monaten dann wahrscheinlich neu geben wird. Und ich freue mich auf die nächsten Monate und Jahre bei Non-PG. Also keine Sorge, nur weil es mal 3-4 Wochen nicht jeden Tag eine Folge gibt, heißt das nicht, dass es Non-PG nicht mehr gibt, sondern dass ich offensichtlich die Mit-Podcaster nicht so richtig auf eine Zeit einigen können, wann sie miteinander podcasten. So, das war's jetzt aber.